meinen Augen ist gefallen in den Schnee. Seine kalten Flocken saugen durstig ein das heiße Weh. Durstig ein das heiße Weh. Sprossen morgen weht daher ein lauer Wind und das Eis zerspringt in Schollen und der weiche Schnee zerrinnt und der weiche Haus. Da ist mein